ich so traurig, dass ich glaube, dass ich nie wieder glücklich werden kann. Und dann wieder bin ich so glücklich, dass ich mich nicht erinnern kann, dass es jemals anders war. Leben, das Leid nimmt, ist nicht.